So, meine Lieben. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind pünktlich, so muss es sein. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin heute Nacht ist Jenny. Jenny ist 25. Guten Morgen. Ja, hi. Liebe Jenny, weswegen rufst du an? Ja, erstmal zu mir. Ich bin halt mein ganzes Leben schon asexuell. Also ich dachte, ich wäre asexuell. Mhm. Ich habe halt keine Begierde für irgendeinen normalen Menschen. Ich empfinde nichts für andere Menschen. Aber ich hab immer fiktive Figuren, die ich lieben kann oder die ich begehre. Nämlich zum Beispiel? Ja, also in letzter Zeit ist es halt eine Figur, von der ich hoffe, dass sie fiktiv ist. Das ist nämlich der Teufel. Der Teufel? Ja, der Teufel. Der allbekannte Teufel. Ja. Satan. Also die Figur. Das Böse. Ja, die Version, die ich halt so faszinierend finde, ist die Goethe-Version. Halt Mephisto. Mhm. So eine Version, die schlau ist, die und gewitzt ist, ein bisschen humoristisch, genau, sogar in gewisser Weise. Ja, genau. Aber letztendlich tief durchtrieben. Ja, genau. Deshalb ist es ja nur eine Fantasie. Jenny liest also Goethe. Schließe ich erstmal raus. Wie kommt das, dass du Goethe liest? Den Faust. Faust ist ja nur gerade kein eingängiges Werk. Ja, das Thema hat mich halt fasziniert. Ich hatte halt vorher hatte ich auch schon eine Affinität zu diesem Thema, zu dem Kampf zwischen Gut und Böse. Das hat mich vorher auch schon sehr fasziniert. Mhm. Also der Teufel oder der Satan oder Luzifer, wie auch immer, den fand ich im Religionsunterricht, fand ich das schon eine interessante Figur. Mhm. Ja, das kann man ja auch so sagen. Bevor wir das vertiefen, genau. Nochmal ein bisschen zur Erklärung. Du hast auch noch nie Sex gehabt. Doch, ich hatte Sex. Du hattest Sex? Mit einem Mann? Ja. Einmal? Öfters. Aber es war halt keine schöne Erfahrung. Ich musste mich immer dazu zwingen, um mich dazu überreden oder irgendwie viel Alkohol trinken oder sonst was. Es war nie wirklich, wirklich freiwillig. Wie alt warst du da? Mit 18 fing das an. Ja. Ich meine, als du den Freund da hattest, den Mann. Meine letzte Beziehung ging vor 2 Jahren zu Ende. Ach so, es gab sogar schon Beziehungen. Ja, ich hab's halt versucht. Ich dachte, irgendwas ist mit mir falsch. Ich muss das korrigieren und vielleicht probiere ich's mal. Mhm. Hast du es zwar gerade schon so gesagt, aber ich frage es trotzdem nochmal, um es klarzustellen. Du hast nicht nur keinen Bock auf Sex mit jemandem, sondern du kannst auch keine Nähe herstellen zu einer anderen menschlichen Person? Nein, absolut nicht. Auch, ja, das hört sich jetzt von der Frau komisch an, aber ich glaube, selbst wenn ich Kinder hätte, ich könnte zu denen keine Nähe aufbauen. Das wären für mich fremde Wesen. Das heißt, absolut nicht. Eine auch platonische Liebesbeziehung zu einem Menschen ist für dich nicht vorstellbar. Es gibt natürlich Menschen, die ich mag, zu denen ich... Zum Beispiel, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich würde sagen, mein bester Freund, der ist immer für mich da oder meine Eltern. Aber das würde ich nicht als Liebe bezeichnen. Das ist eher Sympathie, Freundschaft. Wenn der beste Freund oder wenn die Eltern sterben würden, was glaubst du, würdest du empfinden? Ja, auf jeden Fall Trauer. Ich will nicht, dass sie sterben, so ist es nicht. Aber ich frage es deshalb, um zu begreifen, wie du und was du empfindest. Es hätte ja sein können, dass du jetzt geantwortet hättest. Ich glaube, das wäre ein neutrales Gefühl. Hätte ja auch sein können. Aber Trauer würdest du schon empfinden. Ja, ich habe mich damit auch noch nie auseinandergesetzt, wie ich dann empfinden würde. Mhm. Nochmal auf die Sexualität zurückzukommen. Hast du denn Sexualität mit dir selbst? Ja, das funktioniert. Und das gefällt dir auch? Ja, das gefällt mir. Es ist halt eher eine technische Sache. Also ich brauche dabei keine Bilder oder irgendwie sonst was. Das ist einfach. Kommst du zu einem Orgasmus? Ja. Das schon. Ja, ja. Aber ich brauche halt keine Stimuli dazu. Ich gucke halt an die Wand und dann passiert das so. Und du hast keine konkreten Vorstellungen währenddessen dabei? Nee, ich mach das einfach. Nun kommen wir nochmal auf den Teufel zurück. Wenn du eine Nähe, oder wie hast du es gerade ausgedrückt, eine Verliebtheit nicht zu dem Teufel empfindest, oder doch? Ja, doch, auch schon Verliebtheit. Stellst du dir den Teufel beim Sex vor? Manchmal. Also es ist eher so rum, dass der Gedanke an ihn mich erregt und dann mache ich ihn ja, aber nicht so, dass ich dabei an ihn andenke. Aber es gibt ja nun die facettenreichsten Bilder und Darstellungen des Bösen, des Teufels. Du hast von Goethe gesprochen, es gibt biblische Darstellungen, es gibt 1000 Filme, es gibt Märchen und so weiter. Was hast du denn konkret vor Augen? So einen Teufel, wie er bei Goethe beschrieben wird? Nein, die Pudelversion nicht. Das ist mir doch ein bisschen zu komisch. Er ist ja nicht nur Pudel bei Goethe. Ja, schon eine menschliche Form. Gut, und wie sieht er, beschreib ihn mir, wie sieht dein Teufel aus? Mein Teufel in den 30ern. Um die 30, okay, gut. Ja. Haarfarbe? Schwarz. Schwarz, natürlich, wie die Nacht. Logisch. Natürlich. Dunkle Augen. Dunkle Augen. Stechender Blick. Licht. Großes Geschlechtsteil. Ach, ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Hauptsache ist schön böse. Ja, ich meine, klar. Das ist jetzt ein bisschen spielerisch, wie wir darüber sprechen. Du, und so meinst du das ja auch. Du meinst ja nicht wirklich das Böse. Der Teufel ist ja bisweilen auch die Personifizierung wirklich des Bösen auf der Welt. Das hoffe ich nicht, dass du das meinst. Wenn ich wirklich das Böse lieben würde, dann müsste ich ja nicht in eine andere Welt flüchten. Da ist hier genug Auswahl. Ja, meinst du? Genau. Hast du denn eine. Also das, dieses Art von Böse ist es nicht. Es ist eher so eine poetische Kunstfigur. Ja, genau. Ja. Was glaubst du, Jenny, warum du so kurios programmiert bist? Um es mal so auszudrücken. Tja, schwer zu sagen. Vielleicht Veranlagung? Gab es denn, hast du irgendwas Heftiges früher mal erlebt als Kind? Nee, eigentlich nicht. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Eine schöne Kindheit gehabt? Ja, absolut. Liebe erfahren von den Eltern? Ja, also als Kind hatte ich auch mit Berührung und so weiter hatte ich noch keine Schwierigkeiten. Mhm. Das fing dann halt nach der Pubertät an. Und danach wollte ich halt von anderen Menschen nicht mehr berührt werden und empfand das als unangenehm. Mhm. Dieser beste Freund, den du gerade beschrieben hast, was ist das für eine Beziehung, die ihr beiden miteinander habt? Ja, wie gesagt, eine absolut freundschaftliche. Man hilft sich untereinander, er hört mir zu, wir diskutieren über Dinge, aber er versteht mich halt nicht so. Verrätst du ihm diese geheimen Dinge aus deinem Inneren? Ja. Also zum Beispiel diese Teufelsfantasien, hast du ihm das auch erzählt? Ja, in abgeschwächter Form, aber... Was sagt er darauf? Schmunzelt er? Nein, er findet das nicht komisch, aber... ich weiß es nicht, merkwürdig. Aber er kennt mich auch als merkwürdig. Ich bin Jenny, ansonsten auch... Ja? Du wolltest noch was sagen. Du bist ansonsten auch? Ja, ich bin ansonsten halt auch ein ziemlich zurückgezogen lebender Mensch und sehr in meine Fantasien und in meine Gedanken vertieft und so weiter. Das kennt er halt alles schon von mir. Wenn du in deine Gedanken vertieft bist mit dem Teufel, überhaupt, wie oft kommt das vor? Am Tag oder in der Woche, dass du so konkret... Jeden Tag. Manchmal jeden Tag. Sprichst du in Gedanken oder gar real mit ihm? Ja, klar, in Gedanken. Was unterhältst du dich mit ihm in Gedanken? Bitte? Über was redest du mit ihm in Gedanken? Über alles, was mir gerade so über den Weg gelaufen ist, über Philosophie, über Moral. Mhm. Das ist halt quasi so ein... Welche schwierige oder große Frage hast du ihm denn schon gestellt? Naja, wenn man mit dem Leibhaftigen spricht, gibt es ja eigentlich gerade über im Thema Philosophie und Moral viel zu fragen. Ja, bist du böse? Und was hat er darauf geantwortet? Ausweichend. Natürlich. Ja. Die aller wichtigste Frage bei all diesem, was du gerade erzählt hast, Jenny, ist für mich, wie fühlst du dich in dieser für uns eher befremdlichen geistigen Welt? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich in dieser Welt und in deiner Haut? Sehr gut. Sehr gut. Du vermisst nichts. Ausgezeichnet. Nein, ich vermisse gar nichts. Also, wie gesagt, Gespräche. Ich unterhalte mich ja quasi mit mir selber, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Mhm. Aber das sind teilweise die besten Gespräche, die ich je geführt habe. Könnte man natürlich auch jetzt sehr egomanisch und narzisstisch nennen, weil du sprichst ja im Grunde mit dir selbst. Das ist witzig. Also mein Psychologe hat gesagt, ich würde ihn an Narziss erinnern, der in den Brunnen gefallen ist, weil er sein eigenes Spiegelbild so toll fand. Ja, ja. Ja. Du gehst zu einem Psychologen. Ja, klar. Warum? Ja, klar. Warum gehst du zu einem Psychologen? Depression. Ah, also so ganz glücklich bist du nicht in deinem Leben. Ja, nee, aber das liegt nicht an diesen Sachen. Also diese Sachen erzählst du deinem Psychologen aber auch? Und ja, klar, logisch. Was sagt der dazu, außer das mit dem Narziss? Naja, dass es mir halt bis jetzt noch nicht geschadet hat. Und wenn es nicht zu krass wird und ich mich da irgendwie drin versenke, dann soll ich es doch weitermachen. Mhm. Für mich, das ist auch meine Meinung. Also ja, ich finde da nichts Schlimmes dran. Finde ich eigentlich auch. Sehe ich genauso. Mhm. Und wenn du ohnehin in psychologischer Betreuung bist, ist das ja schon mal ganz gut. Wenn es zu krass wird, wird der Psychologe das schon merken. Ja Gott, ich höre ja auch keine Stimmen oder so. Ich bin genau. Auch sehr, sehr genau darüber bewusst, dass das eine Fantasie ist und dass ich in dieser Fantasie halt Dinge machen kann, die ich in der Realität eben nicht machen kann. Schlussfrage an dich. Was machst du beruflich? Ich bin Studentin. Und was studierst du? Wirtschaftsingenieurwesen. Wirtschaftsingenieurwesen? Ja, genau. Das ist ja nun ganz, ich dachte jetzt irgendwas geisteswissenschaftliches. Nein, ja, nicht ganz. Liebe Jenny, interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich ja, danke schön. Biete dir jetzt mal meine Psychologin nicht an, da du ja selbst eine hast. Oder möchtest du gar nicht? Nein, danke. Nein, okay. Danke für dein Vertrauen und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, Jenny. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr auch mit dem Teufel reden solltet oder mit einer anderen Person, mit der man nicht so alle Tage redet, könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden. Ich habe immer ein offenes und interessiertes Ohr für solche Geschichten. 0800 220 50 50. Hier ist Raimund, 51. Guten Morgen, Raimund. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Morgen. Lieber Raimund, um was geht's? Ja, es geht darum, letzte Nacht ist mein Vater gestorben. Oh, das tut mir sehr leid. Entschuldige, wenn ich es mit Schmackes hier gerade angefangen habe zu reden. Nein, das ist aber auch kein Problem, weil mein Vater war 85 und der durfte auch sterben. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ich bin 51, er ist 85, so, das ist also so die Zeit. Das Problem ist, er war ziemlich lange im Krankenhaus gewesen und er hatte dann zig Krankheiten, ich weiß nicht, von Rheuma über Herz und was weiß ich nicht alles und jetzt letzte Woche noch ein Leistenbruch dazu und war auf Intensivstation gewesen. Mhm. Und ich war jeden Tag da gewesen mit meiner Mutter. Und dann hat er noch eine Lungenentzündung dazu bekommen und war nur noch unter so einer Beatmungsmaske zu sehen. Und jetzt die letzten zwei Tage, er konnte überhaupt nicht mehr sagen, was er sagen wollte. Aber er war noch bei Verstand und Bewusstsein? Er war bei Verstand und er war auch richtig fit im Kopf. Ne? Also er hat mir am Sonntag, letzten Sonntag noch gesagt, Raimund, ich kann nächste Woche da und da nicht teilnehmen, was natürlich irrewitzig ist, aber das war ihm wichtig, ne? Und da, sag den Termin für mich. Das war keine Fantasie, es war wirklich ein Termin. Das war wirklich so. Den und hatte er noch im Kopf gehabt. Ich habe gesagt, vielen Dank, dass Sie mich angerufen haben. Ne? Also er sollte eine Reha machen, die war auch von der Krankenkasse schon bezahlt und so weiter. Nebensache, egal. Worum es mir eigentlich geht, wir waren am Montag, war ich mit meiner Mutter und meiner Schwester dort gewesen, bei dem Oberarzt gewesen und haben eine Patientenverfügung dort abgegeben. Ja, die dein Vater schon vor längerer Zeit ausgefüllt hat. Vor 3 Jahren, richtig. Vor 3 Jahren. Ja, so. Und da haben wir wirklich in einer halben Stunde und wir dachten, wir haben das gut besprochen, ne? Weil das war ja schriftlich festgehalten und er hat sich eine Kopie gemacht, dass wir wirklich gesagt haben, okay, er soll geheilt werden von dieser Lungenentzündung, die er jetzt hat, und dann von dieser Darmgeschichte halt, dass da keine Infektionen kommen und so weiter. So, ne? Aber es sollte jetzt darüber hinaus halt keine Maßnahme ergriffen werden. Das war auch in seinem Sinne halt so, ne? Dass er reanimiert ist und so weiter. So, jetzt war ich dann vorgestern Abend nochmal bei ihm gewesen und ich merkte, es wird immer schlimmer. Es wird nicht besser. Er konnte aber nicht mehr reden. So, aber ne? Er konnte nicht reden, aber war immer noch bei Verstand. Er hat mich angestarrt. Er hat mich richtig angestarrt. Und aber du weißt nicht, was in ihm vorgegangen ist. Es war so, nur noch so, so Töne. Er hatte nicht mehr die Kraft, mir was zu sagen. Das war richtig grausam. Lag er immer noch an der Beatmungsmaschine? Ja. Allerdings waren immer nur für ein paar Stunden und dann haben sie das wieder abgenommen, das Gerät, und dann für ein paar Stunden. Was ich auch medizinisch alles verstehe, weil ein Freund von mir, der ist auch Krankenpfleger, halt intensiv, und der meinte, das ist alles in Ordnung. Nur aber ist letzte Nacht letztendlich haben sie mich angerufen und gesagt, er ist verstorben. Und ich habe gefragt, ja, woran ist er denn verstorben? Und dann hieß es, ja, sie haben ihn reanimiert über mehr als 40 Minuten und es hat nicht geklappt. Und ich verstehe, das heißt... Ich bin stocksauer. Eigentlich hätte ich bin mit meiner Schwester und meiner Mutter bin ich da hingefahren und haben uns, die haben den aufgebahrt und ich habe ihn angeguckt und ich dachte, das ist ja wohl nicht wahr. Ich halte es mal fest, du bist stocksauer, weil er nicht reanimiert werden sollte und wollte. Richtig. Ja, verstehe. So, und er war eh schon fertig. Er war fix und fertig. Also den letzten Tag, wo ich ihn gesehen habe, war er fix und fertig. Ich habe das gesehen und ich habe es geahnt und ich habe es gespürt. Und das war der gleiche Arzt, mit dem wir 3 Tage zuvor gesprochen haben und dem wir die Patientenverfügung gegeben haben. Da habe ich eine Kopie davon gemacht. Wonach eigentlich alles klar war. Vorletzte Nacht hatte der halt Dienst gehabt und der hat das überhaupt nicht respektiert. Ich bin stocksauer. Ne? Also, dass mein Vater stirbt, das ist das eine. Das ist völlig normal mit 85. Ne? Jetzt ist aber die Frage... So unter Schläuchen in Intensivstationen und die letzten schon, dass sie noch nicht mal mich angerufen haben. Die hatten meine Handynummer. Und dann sagt noch die Krankenschwester, so, ne, er hätte ihr gesagt, mein Vater hätte ihr gesagt, ich kann nicht mehr. Da rufen die nicht an. Ich finde das ekelhaft. Ich finde das menschenverachtend. Ja, finde ich auch. Ne? Also wozu ist dann eine Verfügung überhaupt noch da? Natürlich, ich bin voll auf deiner Seite. Ich bin so sauer. Ja. Ne? Also ich bin sauer. Man kann jetzt nur hoffen, dass dein Vater dieses Reanimieren nicht gemerkt hat, nicht gespürt hat. Ja, dass er schon kollabiert ist. Genau. Das habe ich auch von meinem Bekannten gehört, dass er früh genug halt dann irgendwann irgendwie weggedreht ist und das gar nicht mehr gespürt hat. Ne? Also das. Hast du denn jetzt danach mit diesem Arzt nochmal gesprochen? Also im Moment hoffentlich die Kraft. Also heute waren wir beim Beerdigungsinstitut und die ganze Scheiße. Der Arzt hat mich heute nochmal angerufen. Er wäre bereit zu noch einem Gespräch. Ich bin nicht bereit zu einem Gespräch. Also vielleicht, wenn du ein bisschen Kraft hier gesammelt hast, wäre es doch ganz gut, damit du da auch deine Wut loskriegst. Und vor allen Dingen, dass der das kapiert, dass er beim nächsten Patienten sich verdammt normal dann auch an die Vorlagen halten soll. Ich glaube, das hat er in dem Punkt schon kapiert, dass er mich überhaupt nochmal angerufen hat. Ich glaube schon, dass er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Ich weiß nämlich von der Nacht, da war er dann nicht mehr da. Dann war dann um 12 Uhr Übergabe nachts. Er ist um 11:30 gestorben. Wir sind dann um 12:30 oder um 2 gekommen. Mhm. Dann war dann die nächste Ärztin da gewesen, so ein Mäuschen. Und die kann ja nichts dafür. Aber ich habe die dann total angerannt, weil ich war fix und fertig. Und dann hieß es, ja, die Verfügung, die war gar nicht in der Akte drin. Mhm. Also da dachte ich, das gibt es nicht. Mhm. Ja? Mhm. Also ich bin von vorne bis hinten stocksauer. Mhm. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin einfach nur... Weißt du, ich finde auch ungeheuerlich, dass die dich nicht sofort angerufen haben. Richtig. Genau das, Domian. Ja. Ja. Also die müssen mich doch anrufen, wenn die wissen, irgendwie, da stimmt was nicht. Ich wohne 10 Minuten vom Krankenhaus entfernt. Das habe ich denen auch gesagt. Und ich habe am Montag noch eine halbe Stunde, das war eigentlich ein gutes Gespräch, mit meiner Mutter, meiner Schwester und dem Arzt halben darüber gesprochen. Und der gleiche Arzt hatte dann an dem Tag Dienst. Und der musste aber, das ist zwar ein Oberarzt gewesen, der musste seinen Oberguru anrufen und der hat anscheinend beschlossen und gesagt, nee, pump weiter. Und dass er wahrscheinlich nicht den Job verliert, deswegen, das ist so ein scheiß Business. Ja. Ich habe ja selber Zivildienst gemacht, zwar in der Psychiatrie, aber egal. Ja. Ne? Und ich kenne so ein bisschen Krankenhaus. Ne? Und da weiß ich auch so, das ist so ein scheiß Business. Ich würde, also wenn du irgendwie stabil wirst in der nächsten Zeit, ich würde es trotzdem machen. Ich würde das Gespräch führen. Jetzt kann man das nicht mehr rückgängig machen. Dein Vater hat das jetzt ertragen müssen. Aber wie gesagt, einfach perspektivisch und damit die lernen, dass die sich an die Sachen zu halten haben, die Patienten wünschen. Und nicht sowas machen. Das ist Papier nicht wert. Ne? Das ist nicht das Papier wert. Man macht sich so viel Mühe mit diesen Patientenverfügungen und da muss man auch das Vertrauen haben, dass man sich daran hält. Ja, in der Regel wird das ja auch so gemacht, aber... Ja, mag sein. Ne? So, ich finde das so traurig irgendwie, dass wir nicht da sein konnten. Ich habe Bilder im Kopf, Domian, das glaubst du nicht. Ja, ne? Die musst du wegdrängen. Ja, kann ich nicht. Das ist ganz schlimm, die Bilder darfst du gar nicht zulassen. Ist so. Ne? Wir wollen nur hoffen, dass dein Papa das gar nicht gemerkt hat. Ja. Dass er schon so weit weg war, dass er das nicht mehr gespürt hat. Ja. Ihr seid dann in die Klinik gefahren, das schon, und habt ihn da dann tot gesehen und vorgefunden. Genau. Das war auch wichtig für uns. Also mir war das auch wichtig, weil die Tage davor war der nur unter dieser Beatmungsmaske wegen der Lungenentzündung halt. Das ist auch alles normal, aber der hatte nur Stress. Der hatte nur Stress und konnte sich nicht mehr artikulieren und nicht mehr äußern. Das fand ich schon so. Ich konnte ihm nicht helfen, nichts. Ne? Und selbst zum Schluss so, ne, da wird über ihn gebügelt und jetzt machen wir. Und die Krankenschwester sagt dann noch irgendwie, ja, er hat gesagt, ich kann nicht mehr und die ruft nicht an. Also, ich weiß, die verdienen zu wenig Geld, das weiß ich alles. Aber das ist doch irgendwie, so geht man doch nicht mit Menschen um. Mhm. Das ist doch total inhuman. Was läuft denn? Ich weiß das auch, Altenheim, in was für eine Richtung läuft das? Mhm. Klar, das erfährt man erst richtig, wenn man das am eigenen Leib, so wie jetzt mit meinem Vater. Aber das ist doch krass. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft solche Fälle vorkommen, vor allem auch in alten Pflegeheime. Ja. Raimund, ich kann deinen Zorn völlig verstehen, voll verstehen. Wir wollen, wie gesagt, ich sag nochmal, dass dein Vater das hoffentlich nicht gemerkt hat und dein Vater hat jetzt Frieden. Ja, das stimmt, gemerkt, der war klar im Kopf. Ja. Der hat Antennen dafür. Mhm. Der hat gesehen, was da abgeht. Mhm. Und seine Augen, also, wenn ich war, ja. Überleg mal, ob du es vielleicht in 2-3 Tagen doch tust, mit ihm reden. Ja. Überleg mal, berat das vielleicht auch mit der Familie. Und ja. Dann, ja, eher so, genau. Lieber Raimund, dann wünsche ich jetzt erstmal viel Kraft für die Zeit. Die Trauerzeit und jetzt für die nächste Zeit die Vorbereitung für die Beisetzung. Das ist ja jetzt alles. Ist ja viel zu tun. Dankeschön, Domian. Also ich finde es schade, dass du jetzt bald aufhörst. Schade. Vielen Dank. Alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und wir machen weiter mit der Stefanie 22. Guten Morgen, Stefanie. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Stefanie. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil ich gerne einen Rat von dir haben möchte in Bezug auf meine Eltern. Mhm. Vor 2 Monaten habe ich jetzt den Kontakt abgebrochen, weil halt einiges vorgefallen ist. Vertrauensbruch und auch, die haben mich halt auch sehr stark kritisiert, weil ich auch mein Leben jetzt nicht so gut auf die Reihe bekommen habe. So in der Vergangenheit. Was ist denn da für ein Vertrauensbruch passiert? Also halt in der früheren Vergangenheit. Zum Beispiel hat auch meine Mutter dann mein Tagebuch gelesen. Mein Bruder, mit dem komme ich nicht so gut klar. Das wissen die auch. Die wissen auch, was vorgefallen ist. Mit dem habe ich jetzt auch schon seit sehr, sehr langer Zeit keinen Kontakt mehr. Und ich möchte nicht mehr von ihm hören, nicht mehr von ihm wissen. Und meine Eltern laden ihn trotzdem dann ein, wenn ich dort bin. Und ich war in den letzten 5 Jahren, wenn dann nur einmal in der Woche im Jahr bei ihm. Und das kam dann halt immer zu Konflikten. Und das ist für mich halt einfach ein großer Vertrauensbruch. Kannst du vielleicht von meinen Eltern in ein paar Sätzen sagen, warum der Kontakt mit dem Bruder so schwierig ist? Ja, also da sind halt Sachen vorgefallen, das möchte ich hier gar nicht so genau ausmalen. Ist er viel älter als du? Ja, schon. Also 3 Jahre älter. 3 Jahre alt. Ja. Sind schlimme Sachen vorgefallen? Ja, doch schon. Also ich war dann auch insgesamt 10 Monate in der Klinik, also auch stationär. Deshalb, was da vorgefallen ist? Ja, genau. Wurde ich dann auch therapiert. Also für mich ist die Sache jetzt auch gegessen. Also hat er dir Gewalt angetan? Ja, klar. Aber das seelische Gewalt. Ja, seelisch wie körperlich, aber ja. Darf ich dich ganz direkt fragen, Stefanie, damit ich das alles besser verstehen kann, was du mir erzählst? Hat er dich vergewaltigt? Gab es sexuelle Übergriffe? Ja, des Öfteren, ja. Und das wissen deine Eltern auch? Das wissen die, ja. Und das kam raus. Also ich habe es sehr, sehr lange verschwiegen, weil es mir einfach sehr, sehr schwer fiel. Und dann, als ich 16 war, kam ich halt eben gerade deswegen nochmal in eine Klinik. Und haben die mir gesagt, dass meine Eltern das auch unbedingt erfahren müssen. Dann wurde das, also im Beisein von meinen Eltern, also die haben das dann erfahren. Und das Ende vom Lied war dann nämlich das, dass meine Eltern gesagt haben, es ist trotzdem unser Sohn und mit dir können wir uns auch nicht zeigen, weil du kriegst ja auch nichts auf die Reihe. Und ja, also. Als das passiert ist, warst du wie alt und wie alt war er? Also, das hat angefangen, als ich 11 war, da war er 14, eben bis ich halt 16 war, reicht dann auch aus. Das haben die Eltern dann einfach so weggewischt, kann man sagen, unter den Tisch gekehrt. Ja, also sie haben halt gesagt, dass er einfach das bessere Kind im Prinzip ist, also so gesellschaftlich von außen her, was man halt so. Und du hast ihn im Nachhinein auch nicht angezeigt oder dergleichen? Nein, das habe ich nicht gemacht, auch einfach aus Angst, weil mein Vater selbst Polizist ist und er weiß das ja und er müsste eigentlich gerade mit der Rechtslage das alles auch wissen und er hat auch selbst gesagt, dass ich das nicht machen soll, weil sonst sein Ruf geschädigt ist. Umso dramatischer alles, was da passiert in der Familie und dass sie dann dir auch noch zumuten, dass du mit deinem Bruder zusammentriffst in der Wohnung im Haus, finde ich ungeheuerlich, muss ich ja sagen. Ja, also aber trotzdem ist mein Problem trotzdem, ich sag ja gar nichts dagegen, wenn sie Kontakt haben wollen zu ihnen, das dürfen sie auch gerne haben. Ich habe das für mich schon abgeschlossen, aber einfach ein bisschen Respekt mir gegenüber würde ich mir halt wünschen. Hast du denn hast du eigentlich bis zum Schluss bei deinen Eltern gewohnt? Nee. Also ich bin mit 17 bin ich weggezogen. Ah, ja. Und jetzt vor 2 Monaten den Kontakt ganz abgebrochen. Ja. Was ist das für dich Schlimmste oder demütigendste oder vielleicht das dich am meisten verletzt hat? Was haben sie gesagt? Was haben sie gemacht? Ja, also das Schlimmste für mich war einfach, dass halt auch meine Mutter zu mir gesagt hat, dass sie mich doch lieber abgetrieben hätte, weil ich auch in der Gesellschaft nicht fähig bin. Und auch, dass sie halt meinen Bruder einfach vorziehen. Das ist halt. Obwohl der Bruder das gemacht hat. Ja, das tut halt einfach wahnsinnig weh. Und ja. Wann hat sie das zu dir gesagt, dass sie dich am liebsten abgetrieben hätte? Das war vor 2 Monaten und das war dann auch für mich der Grund, dass ich gesagt habe, jetzt ich halte nicht mehr aus, ich kann nicht mehr. Ja. Aber trotzdem plagt mich das schlechte Gewissen und das sind halt nun mal meine Eltern und ich möchte einfach nur ein bisschen Verständnis haben und ich weiß einfach, Stefanie, noch eine Verständnisfrage. Was meinst du damit, wenn du sagst, du bist, die sagen, du seist gesellschaftlich nicht kompatibel oder vorzeigbar oder so, was meinen die damit? Ja, okay, also muss ich ehrlich zugeben, da haben sie damit recht. Denn ich habe jetzt sehr, sehr lange, also bis ich 21 war, hatte ich keinen Job, ich war in der Schule schlecht, ich war auch ansonsten nicht so, so, dass ich jetzt gerne rausgegangen bin oder irgendwie so. Gut, aber das ist ja nur kein Grund. Doch, das ist meiner Familie sehr, sehr wichtig. Ja gut, aber du bist nicht kriminell, du gehst nicht auf den Strich oder weiß ich was. Nee, habe ich auch nicht das Verlangen nach. Aber aber halt gerade das mit dem Job, dass man was erreicht. Also meinen Eltern ist das sehr, sehr wichtig, dass man was erreicht, dass der Name geehrt ist. Was machst du denn beruflich jetzt? Ja, also ich habe angefangen mit einer Putzstelle, ganz einfach, und dann jetzt bin ich Versicherungsfachangestellte. Ja, ist doch wunderbar, ist doch alles gut und kannst deinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Ja, also ich habe auch nie von meinen Eltern Geld verlangt, das wollte ich nie. Jetzt plagt dich doch das schlechte Gewissen oder die Traurigkeit, weil es eben deine Eltern sind, dass du keinen Kontakt mehr mit ihnen hast. Ja, also man könnte im Prinzip so sagen, umso mehr sie mich abstoßen, umso mehr möchte ich doch die Liebe von meinen Eltern haben. So spontan, nachdem man das hört, was du gerade erzählt hast, ist man oder bin ich sehr empört über deine Eltern und im ersten Moment sage ich, du hast genau das Richtige getan, da kann man sich nur distanzieren. Allein die Tatsache mit deinem Bruder finde ich so ungeheuerlich, dass sie nicht auf deine Seite waren, dass sie dich nicht geschützt haben, dass sie dir nicht geholfen haben und so weiter. Und so ein Satz darf eine Mutter auch nicht im Zorn sagen. Niemals. Nie, nie, nie. Ja, es ist halt passiert. Wie gesagt, die Vergangenheit kann man halt nicht ändern, aber ich komme halt damit einfach nicht klar, weil ich sehne mich einfach so sehr danach, dass meine Eltern mich einfach nur sie müssen mich gar nicht gern haben, aber einfach diese Akzeptanz. Aber ich glaube, das ist ein Teufelskreis. Ich glaube, das ist ein Teufelskreis. Ich glaube, den kannst du nur durchbrechen, indem du mit dir etwas veränderst in dir. Und wahrscheinlich nur mit Hilfe eines Therapeuten. Bist du in einer therapeutischen Begleitung, Betreuung? Ja, also ich war jahrelang in therapeutischer Begleitung und jetzt momentan nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich ausgehalten, darüber immer und immer wieder zu reden. Aber offensichtlich bist du noch so angeschlagen, dass du es auch nicht alleine schaffst, jetzt zum Beispiel so einen Schritt zu gehen. Ja, also ich fände es ideal, du hast jetzt vor 2 Monaten, hast du das abgebrochen aus deiner, ne, und das war deine Initiative. Wenn du das jetzt aushalten könntest, mal eine ganze Weile, in der großen Hoffnung, dass die den ersten Schritt tun, dann wäre es gut. Wenn du den ersten Schritt wieder machst, dann seid ihr wieder in dem gleichen alten Muster drin. Da haben Sie wahrscheinlich recht. Und deshalb glaube ich, wenn dir das jetzt schon nach 2 Monaten so zu schaffen macht, glaube ich schon, dass du da Unterstützung und Hilfe brauchst. Die Distanzierung ist, glaube ich, zunächst gut. Was dann später mal passiert, sei dahingestellt. Jetzt ist es gut. Aber jetzt ganz blöde Frage. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade irgendwie so, dass es jetzt momentan der Fall wäre, aber ich habe halt einfach auch wahnsinnige Angst, dass wenn meinen Eltern irgendwas passiert und ich dann nicht mehr die Chance habe irgendwie, ich weiß nicht, ich würde das nicht ertragen. Aber es steht ja im Moment, es ist niemand krank, es steht nichts gerade. Ja, das stimmt, aber kann ja immer passieren. Natürlich, klar. Aber auch selbst, nehmen wir mal den Worst Case an, es würde jetzt gerade sowas passieren. Finde ich, dass dich null Schuld trifft. Null. Ich finde, dass deine Mutter, nachdem die diesen schlimmen Satz gesagt hat, sie hat ihn vielleicht im Zorn gesagt. Ich will auch nicht sagen, dass das passieren kann, aber sie hat ihm im Zorn gesagt. Sie hätte längst zum Hörer greifen müssen und hätte sagen müssen, Stefanie, es tut mir leid. Das tut mir wirklich tief leid. Aber sie hat es nicht getan. Ja, das ist halt nicht so schön. Liebe Stefanie, Ich möchte gerne, dass du mal jetzt mit meiner Psychologin hier im Hintergrund noch einige Worte sprichst. Okay, ja. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Meinung, Ihre Meinung. Ich hab dich auch geduzt. Also meine Meinung ist, dass es gut ist, erstmal auf Distanz zu bleiben, wenn du es schaffst. Mhm. Damit du es schaffst. Und ich bin gespannt, was die Magdalena dir auch gleich noch sagen wird. Mhm. Okay, danke schön. Ich bitte dich aufzulegen und Magdalena ruft dich zurück. Also soll ich jetzt auflegen? Du liegst einfach auf und wartest, bis es wieder klingelt, genau. Okay, vielen Dank. Von Herzen alles Gute. Dankeschön, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, 1:35 haben wir. Und jetzt haben wir vielleicht zwei Leute hier, nämlich Monika und Franz. Mhm. Mit wem spreche ich zuerst? Hallo? Ja? Hallo Domian, hier ist der Franz. Der Franz ist zwei. Erstmal schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Der Franz ist 72. Er 72. Ja. Ich sag mal, deine Sendungen, die gucke ich schon über Jahre lang und ich muss sagen, wie viele Menschen da schon geholfen worden sind. Deswegen rufe ich auch an, weil ich mit meinem Gewissen ein bisschen klarkommen will. Mhm. Es ist so, ich bin ja zweite Mal verheiratet. Ja. Bin jetzt 25 Jahre verheiratet. Mhm. Und meine Tochter und mein Schwiegersohn, die machen mir Probleme. Mhm. Wegen, ich sag mal, Klauerei. Die klauen. Die klauen bei uns. So sind die vorne ganz freundlich, nur der Schwiegersohn, der macht dann schon länger so Probleme irgendwie, dass er mit Frauen, andere Frauen und so, aber vorne sind die so freundlich und jetzt, wir haben ja diese Feste auch und dann beklauen die uns, weil die verkaufen draußen auch und... Hab ich nicht verstanden, was habt ihr auch? Wir haben so Feste draußen. Verstehe, Fässer? Feste, dass wir Schuhe verkaufen. Ihr verkauft Schuhe draußen? Ja, draußen. Wenn wir so Frühlingsfest haben. Ach, Feste. Ne? Hier im Dorf. Dorffeste, ich verstehe. Ja, so ein Dorffest. Ja. Und da verkauft ihr Schuhe? Ja, und dann haben die ja auch, die Tochter hat dann ihre Kasse dann auch, so eine Tasche wo die das Geld auch einstecken kann. Ne? Mhm. Darf ich mal fragen, warum? Wieso verkauft ihr Schuhe auf Festen? Weil wir haben ja ein Schuhgeschäft, haben wir. Ach so, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Ja, wir haben ein Schuhgeschäft und wenn diese Feste draußen sind, zweimal im Jahr, dann verkaufen wir im Laden Schuhe und draußen auch. Jetzt haben wir es verstanden. Und dann verkauft die Tochter verkauft auch draußen. Und da belügt sie euch oder bestiehlt euch? Ja, da bedient die sich an dem Geld. Die nimmt das Geld ja ein von den Kunden dann, ne? Und dann fehlt uns diese Differenz, wenn wir das nachgucken, da fehlt uns, so und so viel fehlt uns dann immer. Wie oft ist das denn schon vorgekommen? Das läuft jetzt schon das ist angefangen mit dem Schwiegersohn, habe ich zuerst festgestellt. Wir haben im Laden eine Wechselkasten, ne? Mhm. Und dann hat er sich bedient, dass er so mal 20 Euro oder 30 Euro aus dieser Wechselkiste rausgenommen hat. Also auch aus dem Laden? Ja, aus dem Laden da, ne? Mhm. Und einmal habe ich ihn erwischt, da wäre ich nur eine Sekunde eher gekommen, dann hätte ich gesehen, wie er die Schublade aufmacht und das Geld aus diesem Kasten rausnimmt. So, aber eigentlich, wenn man das merkt, stellt man doch die Leute zur Rede. Habt ihr das gemacht? Ja, das habe ich nicht. Ich habe den Mut nicht gehabt. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Mit dir am Telefon ist, habe ich gerade gesagt, die Monika, ne? Ist das deine Frau? Ja. Kann ich die auch mal kurz haben? Oder ja, kann sie auch. Ja, sehr gerne. Dann reden wir gleich weiter, Franz. Ja, alles klar. Ja. Monika, du bist jetzt. Na, Domian. Monika, schön, dass du auch mit mir sprichst. Grüße dich. Jo, ich grüße dich auch. Du bist die Frau von Franz und wir reden über die gemeinsame Tochter. Ja. Und der Schwiegersohn. Das ist meine Stieftochter und die beklaut uns nämlich nach Strich und Faden. Nämlich, also ich habe es ein paar Mal schon festgestellt, ich mal sagen, auf diese Feste. Und ich weiß nicht, mich jetzt ihr gegenüber zu verhalten. Und ich habe den Franz gerade schon gefragt, wenn das geht ja schon über längere Jahre jetzt so. Ja, über 4 Jahre. Also wissen wir es, aber wir können die nie drankriegen. Denn habe ich es versucht mit einem Detektiv. Der hat die nicht dran gekriegt. Dann habe ich ein Detektivbüro beauftragt, eine Verkäuferin vom Detektivbüro eingestellt für 8 Stunden. Die hat es auch nicht festgestellt. Dann haben die zwei Testkäufe gemacht, ist auch nicht festgestellt worden. Und dann ist mir nur hinterher gesagt worden, wir hätten ein kriminelles Pärchen im Haus. Wie, wer hat das gesagt? Dieses Detektivbüro. Und dann wollte ich daraufhin anfragen, ob man eine Strafanzeige machen könnte. Da haben sie mir gesagt, wenn ich eine Strafanzeige mache, dann könnte auch der Schuss von den beiden nach hinten hin losgehen, weil ich das nicht beweisen kann. Und aber Moment, Moment, langsam. Die haben nichts beweisen können, die Detektive. Nein. Und warum sagen die dann, ihr habt ein kriminelles Pärchen im Haus? Ja, weil die festgestellt haben, die ist hinter dem Ralf hinterhergelaufen. Der muss ihr vor der Nase die Türe zugeschlagen haben oder abgeschlossen. Und dann konnte sie ihn nicht mehr weiter verfolgen. Sie hatte den, die hatten den beobachtet. Er hatte eine Tasche mitgenommen und diese Tasche ist er ins Haus reingegangen. Die Tür hat er abgeschlossen, okay, wie sie hinter ihm war. Was war denn in der Tasche drin? Geld, nehme ich an. Aber das weiß doch keiner. Ja, ich weiß es nicht. Na, mich wundert so, wenn die Detektive nichts nachweisen können, können die ja auch nicht sagen, da ist ein kriminelles Pärchen. Woher wissen die, dass das Pärchen kriminell ist? Ich weiß es nicht. Die haben mir das nur nämlich gesagt. Hör mal, das sind aber Zustände. Ihr schickt euren eigenen Kindern oder Schwiegerkindern die Detektive auf den Hals. Die können nichts nachweisen. Ihr könnt auch nichts wirklich beweisen. Ihr habt nur so eine Ahnung. Komische Geschichte. Nur mit dem Unterschied, wir sind, der Tresorschlüssel ist mir geklaut worden, da sind 600 Euro rausgeholt worden. Den habe ich nämlich, aus den Beuteln, wir haben das immer aufgeschrieben, was nach draußen geht, was wieder reinkommt. Da sind einmal 1.300 rausgenommen worden, dann sind einmal 640 Euro rausgenommen. Das sind Sachen, die könnt letztendlich nur ihr sehen, du ja, und dein Mann. Laut dem, was ich aufgeschrieben habe und was wieder reingekommen ist. Also da kann eh kein Detektiv was machen, sondern ihr. Ihr seht das. Ja, wir sehen das in dem Moment, wenn wir und nachher... Das sind ja nun mittlerweile, was du jetzt gerade genannt hast, schon beträchtliche Summen. Ja. Warum sprecht ihr nicht die Tochter an und den Schwiegersohn? Kann ich Ihnen auch sagen, weil mein Mann das erst vorher nicht wollte. Er wollte es nicht wahrhaben. Und wir müssen es jetzt annehmen, weil diese ganzen Beträge nämlich fehlen. Sie sind freundlich bis zum geht nicht mehr, wollen machen, was sie wollen. Nämlich nicht, dass die jetzt auch von uns nicht unterstützt werden. Wir kaufen den Sachen, für beide Kinder. Nämlich, wir haben auch vollständige Urlaube bezahlt, nämlich. Und dann heißt es ja, wir haben nichts bezahlt. Und der Urlaub war auch ganz schön teuer für uns. Wie alt sind die Kinder? Der Schwiegersohn ist, die Tochter ist 52, der Schwiegersohn ist 54, die Tochter ist 18 und einer ist 13. Die Enkel, genau. Ja, die Enkel. Mhm. Okay, Monika, das war interessant, was du mir erzählt hast. Jetzt gib mir doch bitte den Franz nochmal wieder. Ja. Ich gebe dir den Franz. Ja, gerne. Mhm. Ja, hier ist Herr Franz nochmal. So, Franz, das hört sich ja, das ist ja starker Tobak, was ich ja gerade gehört habe von der Monika. Ja. Aber jetzt auch nochmal an dich die Frage. Es ist deine Tochter. Ja, ist meine Tochter. Deine leibliche Tochter. Ja. Warum sprichst du die nicht an? Ja, weil ich zu doof oder zu feige bin oder was. Was hast du denn zu verlieren? Bitte? Vor was hast du denn Angst? Ich weiß es selber nicht. Ich kann es nicht sagen, genau. Franz, ich will dir sagen, wenn ihr... Nee, weil wir keinen Streit oder weil ich keinen Streit haben kann. Kann ich ja verstehen, aber ich will auch keinen Betrug im Haus haben. Nein. Und jetzt ist es so weit, wo ich es nicht mehr aushalte, wir beiden. Also, weißt du, mit den Detektiven, das kann man ja alles vergessen. Ist ja nichts bei rumgekommen. Da ist nichts bei rumgekommen. Nee, aber wenn ihr seht, wir haben in Tresor das reingelegt und da fehlt so und so viel Geld und noch ein paar andere Sachen, die nur ihr so mitkriegen könnt, dann ist wirklich der Punkt gekommen, dass man reden muss. Muss man reden. Da muss man reden. Und wenn es zum Streit kommt, dann kommt es halt zum Streit. Ja. So tanzen die euch auf der Nase rum und lachen sich ins Fäustchen, weil ihr so doof seid, werden die denken. Ja, genau. die merken das nicht oder trauen sich nicht, uns irgendwas zu sagen. Ja. Das sind hier, wir reden ja nicht über 5 Euro oder so. Nein. Und ich gehe mal davon aus, ihr habt ein kleines Schuhgeschäft, so ja. Die Riesensummen werdet ihr auch nicht verdienen. Nein. Dass das alles schwerwiegend ist, wenn dann Tausende, anderthalbtausend Euro weg sind plötzlich. Ja. Ja, ich kann dich wirklich nur ermuntern, Franz, das zu tun. Ja. Ja, und den Rat, den wollte ich jetzt von Ihnen hören. Ach, von dir hören. Bitte, nicht? Von dir, ja. Ich habe jetzt vor, die darauf anzusprechen. Ja. Und wenn es dann, die leiten das sowieso ab und dies und das, dann knallt es richtig. Und dann sage ich, dass man sich trennen will und irgendwie so kann es nicht weitergehen. Ja. Ich möchte in Ruhe und Frieden mit meiner Monika leben. Ja. Und die mir auf die Beine geholfen hat wieder. Ja. Und dann kann ich wenn meine Tochter dann abgeht und kommt nicht mehr, dann kann ich das doch mit meinem Gewissen vereinbaren. Finde ich ja so. Finde ich völlig in Ordnung, sich so zu verhalten. Ja. Du bist, ihr seid euch eurer Sache absolut sicher. Ja. Ihr seid absolut sicher, dass es kein anderer sein kann. Aber nur nicht den, ich kann es dir nicht beweisen jetzt. Okay, aber für euch kommt kein anderer in Frage. Nein. So, und dann würde ich das auch sagen. Ja? Ja, ganz das ist gut. Klares Ja. Jetzt habe ich von Ihnen auch, von dir auch, dass ich mit meinem Gewissen klarkomme, muss ich ja. Mhm. Und dass ich mit denen spreche und was dabei rauskommt. Und dann werde ich knüppelhart sagen, dann lass uns lieber trennen. Ich möchte mit meinem Leben mit Monika weitermachen. Genau so. Ja? Lieber Franz, ich toi für das Gespräch. Und ich bedanke mich auch. Und schön, dass so viele Leute, wie du schon geholfen hast. Dankeschön, dass du sagst. Und schöne Grüße an Monika nochmal. Ja, ich sag auch danke. Tschüss, ne? Franz, ciao. Ja, und tschüss. Tschüss. Und jetzt kommt der André. André ist 24. Guten Morgen, André. Ja, hallo Domian. Hallo André. An der Stelle möchte ich auch nochmal danken für die Sendung. Ich gucke das sehr gerne. Ich höre dir sehr gerne zu. Dankeschön. Sehr freundlich. Ich habe lange überlegt, ob ich mich denn auch mal melde. Und heute habe ich gedacht, ist mal die Gelegenheit dafür. Sehr gerne. Dann leg mal los. Und zwar, ich wollte mal von jemandem wie dir, der nun mal wirklich viele Menschen schon erlebt und gehört hat, mal eine Meinung haben oder ein Statement zu meinem Problem, zu meinem Gewissenskonflikt, sag ich mal. Mhm. Und zwar ist es so, ich habe 3 Kinder. Mhm. Schon 3 Kinder? Ja, richtig. Und das aber von 2 verschiedenen Frauen. Wie alt sind die Kinder? Und zwar der Älteste, der wird jetzt 8. Mhm. Oh. Dann habe ich meine Tochter, die ist jetzt 6 geworden. Ja. Und ich habe meinen Sohn, der wird noch 4. Mhm. Und ich muss dazu sagen, dass mein ältester Sohn... Ein ganz junger Vater, oder was? Da 16 erst? Ja, 17, um genau zu sein. Mhm. Er ist nämlich direkt an meinem Geburtstag geboren worden. Mhm. Und die, nennen wir es mal Partnerin, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, die hat das, sagen wir mal, ohne mich entschieden, dass sie gerne das Kind bekommen möchte. Mhm. War sie auch so jung? 2 Jahre älter als ich. Ja. Also die ist jetzt 26. Mhm. Entschuldigung. Also von dieser Frau hast du ein Kind und die anderen beiden Kinder von einem von meiner, Frau. Von meiner jetzigen Ehefrau sogar. Mit der du zusammen lebst noch. Ja, richtig, genau. Und also ich lebe mit meiner Frau und meinen beiden Kindern hier zusammen. Und das ist damals alles ziemlich schwierig gelaufen. Ich habe das in der kurzen Zeit irgendwie gar nicht gefasst, dass das alles so über mir zusammenbricht. Ich habe meine damalige Freundin übers Internet kennengelernt. Das war so eine Fernbeziehungsgeschichte. Jedes Wochenende haben wir uns gesehen. Und das war für mich, sagen wir mal, so ein bisschen eigentlich eher was Lockereres, so ein bisschen Ablenkung von meinem Leben, was ich so geführt habe. Weil ich war nicht unbedingt der Beliebteste in meinem Umfeld. Also mit damaliger Freundin meinst du die wo du mit 16 Vater geworden bist? Ja, genau. Mhm. Okay. Und als die Beziehung sich so langsam begann aufzulösen, hat sie halt für sich irgendwann beschlossen, dass sie das selbst in die Hand nimmt und mich gerne binden möchte. Und das hat sie getan, indem sie Kondome bewusst geschädigt hat und die Pille für sich beschlossen abgesetzt hat. Ja. Das hat sie sogar zugegeben. Also du bist hintergangen worden, kann man sagen. Ja. Mhm. Ich habe meine Konsequenz dementsprechend daraus gezogen. Ich wusste auch gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Mhm. Ich habe da alles komplett abgebrochen und habe zu ihr gesagt, so geht es nicht, ich kann das nicht. Mhm. ich war ja auch erst 16, und habe quasi dann innerhalb kürzester Zeit meine jetzt Ehefrau wieder getroffen deswegen, weil ich bin mit ihr zusammen schon in die 5. Klasse gegangen. Und ja, wir haben uns dann verliebt und kurz drauf ist dann unser kleiner Unfall, unser kleines Wunder dann eben entstanden. Und ja. Und dann kam noch ein Kind, ein bisschen später. Ja, richtig. Man muss dazu sagen, mit meiner Frau, dieser kleine Unfall, der da passiert ist, wodurch meine Tochter entstanden ist, wir haben das Ganze, sagen wir mal, schon von Anfang an wie eine Familie gehandhabt. Das war zwar irgendwie alles viel zu schnell und wir hatten auch das Gefühl, dass wir viel zu früh dran sind damit, aber ich konnte zu meiner Tochter gleich eine ganz andere Bindung aufbauen, als natürlich zu meinem Sohn von der Ex-Freundin. Jetzt bin ich gespannt, was für ein moralisches Problem dich belastet. Ja, richtig. Und zwar es ist sehr sehr viel passiert. Meine Ex, ich möchte gar nicht so viel darüber sprechen, weil das tief verwurzelt so ein bisschen ist. Sie hat viel gemacht. Also von SMS-Terror, Telefonterror, Auflauern und solchen Späßen. Nicht nur mir, sondern auch meiner jetzt Ehefrau. Das ging schon wirklich echt extrem weit. Auch, dass ich schon von ihr angefahren wurde. Angefahren mit dem Auto? Ja. Ach. Nicht lebensbedrohlich schnell, aber schon, also es war schon, einige blaue Flecke zog es schon nach sich. Und das war schon ziemlich heftig. Ich war zu der Zeit auch in psychologischer Betreuung, weil der ganze Stress mich natürlich ziemlich fertig gemacht hat. Ja. Auf der einen Seite ist da meine Freundin, die ich liebe und wo ich mir meine Zukunft mit ausmalen wollte, die schwanger ist. Und da ist dann die, okay, ich verstehe. Die also, eifersüchtige Ex. Formulier doch mal dein moralisches Problem. Ich möchte auf der einen Seite gerne Kontakt mit meinem Sohn aufbauen. Auf der anderen Seite habe ich offen gestanden Angst vor meiner Ex. So blöd das auch klingt. Das heißt, du hast, was heißt aufbauen? Du hast bis jetzt keinen Kontakt mit dem Sohn gehabt. Seitdem das alles so auseinandergebrochen ist, wir haben es dann nochmal, also meine Frau jetzt, die hat gesagt, nein, wenn du dich kümmern willst, wir machen das, wir regeln das, wir sprechen miteinander, versuchen einen Dialog aufzubauen und hat sich da sehr, sehr gekümmert. Und wie lange hast du deinen Sohn denn nicht gesehen? Etwa 4,5 Jahre jetzt. 4,5 Jahre. Also der Kontakt ist damals, also ich habe ihn dann halt nochmal gesehen, da war er etwa 2,5, 3 Jahre alt, so ganz grob. Der kann sich ja kaum an dich erinnern. Richtig. Und sie hat sich, also mein Ex hat sich dann auch, sagen wir mal, gleich relativ schnell einen Ersatzpartner oder einen Ersatzpapa gesucht für den Kleinen. Hat die sich denn jetzt dir gegenüber beruhigt, die Frau? Nein, leider nicht. Also wir haben noch 2, 3 Mal versucht, so ein bisschen über E-Mail oder so Kontakt zu halten. Und momentan ist es halt, es wird generell abgeblockt. Ich habe da keine großen Mittel, irgendwie was zu machen. Ich habe es ein paar Mal versucht. Und okay, es wird abgeblockt, aber sie ist nicht aktiv dabei, dich oder deine Familie zu ärgern oder zu schädigen. Nein, derzeit absolut nicht mehr. Also es ist halt wirklich, es besteht gar kein Kontakt mehr. Ist das jetzt eine Frage, die nur dich beschäftigt, ob du wieder Kontakt zu dem Sohn haben möchtest? Es kommt von ihr kein Vorschlag diesbezüglich. Ja, Domian, das ist so. Ich möchte das gerne. Ich bin so wahnsinnig zwiegespalten. Ich möchte ihn gerne kennenlernen. Ich würde ihm auch gerne ein guter Vater sein. Auf der anderen Seite weiß ich, sie hat jetzt ihm einen neuen Vater hingesetzt. Der Mann ist auch, ich sag mal, der ist schon in Ordnung. Ich glaube, der wird auch einen guten Vater für ihn abgeben. Aber es ist halt nicht dasselbe. Und dann ist wieder so dieses Gefühl, er ist nicht so entstanden, wie meiner Ansicht Kinder entstehen sollten, durch Liebe, sondern mehr so durch Eifersucht oder... Würde sie dem denn überhaupt zustimmen? Ich weiß es nicht. Sie hat das Sorgerecht. Wir haben sogar das Gemeinsame. Ach so. Damals darauf bestanden, dass wir gemeinsam entscheiden. Das war in der Phase, wo wir, sagen wir, versucht haben, einen Dialog aufzubauen. Und dann hat sie dem auch zugestimmt. Würde sie dem zustimmen? Was zustimmen? Wenn du jetzt sagen würdest, ich habe mir überlegt, ich hätte gerne Kontakt zu dem Jungen, lass uns eine Regel finden, eine Regelung, dass er, weiß ich jetzt, jedes zweites Wochenende zu mir kommt. Würde sie dem zustimmen? Nein. Nein? Erledigt sich ja schon die Fragestellung. Aber ich fühle mich so ein bisschen hilflos, weil ich will es ja eigentlich gerne. Oder würdest du es durchkämpfen wollen? Wenn ihr beide Sorgerecht habt, könntest du ja darauf bestehen. Richtig, und dann habe ich, das ist so dieses Problem, das ist mein Grundproblem. Ich weiß, ich könnte vermutlich, wenn ich wollte, mit aller Kraft es durchsetzen, dass ich meinen Sohn sehen kann. Mhm. Aber ich habe vor ihr tierisch Angst. Ich habe einfach Angst vor dieser Frau. Aufgrund das gebe ich offen zu. Aufgrund der vielen Sachen, die schon passiert sind. Ja, richtig. Und weil ich eben weiß, wie sie ist, wenn sie sie selbst ist. Und ich habe auch Angst, dass sie es irgendwann an ihm auslässt, wenn ich mich dazu sehr reinsteige. Einfach weil denn bei ihr vielleicht gewisse Gefühle, also nicht jetzt Liebe oder sowas, sondern Zorn oder sowas hochkommt. Ich habe einfach Angst, dass die Situation nochmal so schlimm eskaliert. Hast du irgendwelche Spione um sie herum, die dir erzählen, wie sie das Kind behandelt? Nee, gar nicht. Sie wohnt in einer ganz anderen Stadt. Ach, sie wohnt ja noch weit weg von dir. Ja, also wir sind dann letztendlich irgendwann, nachdem der Dialog komplett gescheitert ist, sind wir dann irgendwann aus arbeitstechnischen Gründen weggezogen. Mhm. Und uns entfernen jetzt knapp 450 Kilometer. Oh, das würde das Ganze ja noch mal verkomplizieren. Ja, richtig. Das ist wirklich in der Tat eine schwierige Frage. Ich fühle mich so ein bisschen als schlechter Mensch, deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass ich ihm, also meinem Sohn, dort bei ihr nicht dieselben Gefühle entgegenbringen kann, wie meinen Kindern, die ich hier habe. Ich habe das Gefühl, dass ich jemanden dort im Stich lasse. Mhm. Und das ist ziemlich quälend, weil ich habe keine Habe, um da ranzukommen, habe irgendwie keine Kraft, das irgendwie durchzusetzen, und das ist halt mein Problem. Die Frage, dann, es wäre ja zumindest eine Überlegung, dass du den Versuch startest. Ja. Wer weiß, es ist jetzt doch eine gewisse Zeit vergangen, sie hat einen neuen Mann, vielleicht hat die sich ja mittlerweile etwas entspannt, was dich betrifft. Ich weiß es nicht, kann es überhaupt nicht einschätzen. Nee, es ist auch sehr schwierig. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sie wirklich direkt einschätzen kann. Sie ist nicht so offensichtlich. Okay. Spielen wir mal durch. Du würdest den Versuch jetzt starten, indem du wirklich ganz freundlich und sachlich dein Anliegen ihr mitteilst. Ja. Und um einen Dialog bittest, dass ihr beide eine Lösung findet. Mhm. Dann siehst du ja zuerst mal, wie sie darauf reagiert. Ja. Was da für eine Reaktion kommt. Wenn die Reaktion wirklich massiv ist und dass der Krieg droht, so wie du sie schon erlebt hast, da muss man sich ja genau nochmal überlegen, ob man sich und dem Kind und allen, ob man das sich antun sollte oder dem Kind antun sollte, so einen Krieg anzuzetteln. Mhm. Aber ich würde den Versuch unternehmen. Meinst du denn, das wäre für ihn auch gut? Weil er hat ja im Prinzip jetzt, also der Gedanke, mit dem ich mich momentan hintröste, ist, er hat ja dort jetzt eine Figur, die er als seinen Vater so annimmt. Die Frage ist ja, was man ihm erzählt. Das kann keiner wissen. Das kann keiner wissen. Ich finde, dass jeder grundsätzlich ein Recht auf seinen eigenen, auf seinen wirklichen Vater auch hat. Und nehmen wir mal an, ihr würdet euch auf irgendeiner Weise gütlich einigen, hat der Junge ja nur zu gewinnen und nicht zu verlieren. Da ist ein ganz toller Mann, der ihn hoffentlich auch liebt und den er vielleicht auch Papa nennt. Aber der ist noch ein anderer Typ Mann, der ihn auch sehr liebt, hoffentlich. Der wohnt 450 Kilometer entfernt und er hat einen zusätzlichen Kontakt. Mhm. Unter guten Bedingungen natürlich nur. Ist ja auch die Frage, ihr müsstet euch ja erst auch mal aneinander gewöhnen. Der Junge, du bist ja ein ganz fremder Mann für den. Ja, richtig, genau. Das müsste man alles mit großer Behutsamkeit machen und vielleicht auch mit Vermittlung und Moderation des Jugendamtes. Aber das sind ja erst dann die nächsten Schritte. Ja. Ich würde mal Kontakt zu ihr aufnehmen. Du hast Angst vor ihr. Ja, wirklich. Weil die dich kaputt gemacht hat damals oder versucht hat kaputt zu machen. Ich glaube, zu einem gewissen Stück. Also mich selber, ich bin keiner, der sagt, ich bin schwach. Ich bin aber auch keiner, der sagt, ich bin super tough oder sowas. Aber ich glaube, ein Stück weit hat sie in mir schon zerstört. Ein wenig. Ein Teil von mir, den ich mal sehr mochte. Aber deine jetzige Frau würde dich unterstützen. Das habe ich richtig verstanden gerade. Meine Frau würde mich, egal was ist, sie würde mich definitiv unterstützen. Mhm. Das ist wirklich eine schwierige Frage, André. Ich möchte dass jetzt meine Psychologin nochmal mit dir spricht. Sie soll auch nochmal ihre Einschätzung geben. Darüber hinaus wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn du mit deiner jetzigen Frau zusammen mal zu einer Familienberatungsstelle gehen würdet und den Fall mal schildert. dass man einfach viele und auch fachkundige Meinung einholt von außenstehenden Menschen und dann kannst du dir ein Bild davon selbst verschaffen. Ja. So würde ich vorgehen, André. Jetzt ist gleich die Sendung vorbei. Ich bitte dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich nochmal zurück. Und okay. Ich wünsche dir eine gute und kluge Entscheidung. Danke und bleib so, wie du bist. Dankeschön, André. Tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht, Moritz Güldenring. Und morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch eine freie Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Telefonnummer. Und um 1 sind wir dann wieder da, Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.